14 Uhr und 5 Minuten, meine Damen und Herren, um 14.32 Uhr mitteleuropäischer Zeit soll der Start von Apollo 11 erfolgen. Im Verlauf unserer Sondersendung, die bis 15 Uhr geht, wo wir ausschließlich über den Start und über den Eintritt in das Erdorbit berichten werden, werden sich auch noch der Hessische Rundfunk Frankfurt, der Saarländische Rundfunk Saarbrücken und der Süddeutsche Rundfunk Stuttgart zuschalten. Wir haben Direktverbindung mit Cape Kennedy. In Cape Kennedy sind zwei unserer Mitarbeiter, die wir Ihnen gleich vorstellen werden. Außerdem haben wir zusätzlich abgesichert, falls irgendetwas schiefgehen sollte, mit dem WDR eine Leitung. Die WDR-Leute haben Gerd Ruge und Hans-Jürgen Höfer drüben, sodass wir jederzeit, wenn bei uns etwas schiefgehen sollte, auf die Leitung des WDR einsteigen können. Und im umgekehrten Falle genauso, sollte bei den WDR-Leuten etwas schiefgehen, werden sie sich in unser Programm einblenden. So, wir wollen jetzt versuchen, ob die Verbindung mit Cape Kennedy klappt. Wir haben zwei unserer Mitarbeiter nach Cape Kennedy entsandt und ich rufe zunächst Horst Eifler. Guten Tag, Herr Schiller. Wir sind hier also jetzt knapp eine halbe Stunde vor dem Start und Sie können sich vorstellen, dass hier ein riesiger Trubel ist. Mein Kollege Ruprecht Kurzkopf sitzt neben mir, er soll sich jetzt vielleicht auch einmal melden. Ja, guten Tag, verehrte Hörer. Hier allerdings herrscht eine außerordentliche Hitze. Wir haben ungefähr 36 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei rund 80%. Aber das Wetter ist ausgezeichnet. Die Sonne fast ganz brillant klar. Wir haben einen leichten Wolkenschleier oben am Himmel. Also die Startbedingungen sind ausgezeichnet. Ja, und der Countdown ist bis jetzt fabelhaft gelaufen. Man kann damit rechnen, dass es wieder einen so großartigen Start gibt wie bei den letzten drei Apollos. Und man muss dazu auch noch sagen, dass gestern ja der Wetterbericht ein bisschen kritisch klang. Gewitter wurden für die Nacht angesagt. Und was Gewitter in dieser Gegend, in dieser subtropischen Gegend bedeuten können, müssen wir Ihnen nicht erst ausmalen. Es ist ja hier diese Gegend eine Gegend der Hurrikans und man muss also mit dem Wetter sehr rechnen. Wenn es nicht so schön ist wie jetzt, kann ein solcher Start stark gefährdet sein. Heute Morgen früh um 5 Uhr sind wir aufgebrochen, noch in der Dunkelheit. Kurz nach 6 wurde es dann sehr schnell hell. Es gibt ja in dieser subtropischen Gegend kaum eine lange Dämmerung. Und nun sitzen wir auf der Tribüne, deren 350 nummerierte Plätze von mindestens 500 Journalisten der internationalen Presse, der Rundfunk- und Fernsehgesellschaften gefüllt sind und umschwirren etwa sämtliche Sprachen der Welt. Insgesamt spricht man davon, dass 3000 Journalisten hier seien. Neben uns links, etwa in 200 Meter Entfernung, ist das große Gebäude, in dem die Saturn V-Rakete entmontiert und zusammengesetzt wurde. Dieses Gebäude, das VAB, Vehicle Assembly Building, wie es im Fachjargon heißt, hat 100 Millionen Dollar gekostet. Es ist 160 Meter groß und voll klimatisiert, sonst würde es in diesem Gebäude regnen und es würden sich Wolken bilden. Ich schildere Ihnen mal kurz diese Pressetribüne hier, auf der wir sitzen. Sie ist also bevölkert, wenn ich richtig schätze, mit mindestens 200 Journalisten, auch viele Radiostationen und Fernsehstationen neben uns. Und es ist so, dass um diese Tribüne herum noch eine Menge Wohnwagen stationiert sind. Wohnwagen ist vielleicht zu viel gesagt, es sind also wohnwagenähnliche, bewegliche Gebilde, Häuschen, in denen die Fernsehgesellschaften, die Rundfunkgesellschaften sitzen, Gott sei Dank voll klimatisiert, sodass sie nicht so zu schwitzen brauchen wie wir hier auf der Tribüne. Aber das macht nichts, bei diesem großen Ereignis ist uns jeder Schweißtropfen wert. Wir sitzen also hier in einem ungeheuren Gewirr von technischen Apparaten, von Kabeln, Telefonen, Kopfhörern, Mikrofonen, Fernsehkameras und dergleichen. Und gleich hier rechts neben unserer Pressetribüne, nicht einmal in 12 Meter Entfernung, beginnt der Urwald Floridas, beginnt ein undurchdringliches Sumpf- und Lagunengelände, auf dem ja Merritt Island, auf dem Cape Kennedy und diese ganze Gegend hier liegen. Horst Eifler, wie weit ist eigentlich die... wie weit ist eigentlich die Pressetribüne von der Startrampe entfernt? Ja, wir schätzen, dass das ungefähr 6 Kilometer sind und wir sehen die Rakete sehr deutlich. Die steht ja auf einer etwas erhöhten Plattform, auf einer Art Hügel. Und man sieht jetzt das Abdampfen des Sauerstoffs. Das ist ja sehr typisch für diesen Augenblick vor dem Start. Sie können sich vorstellen, feststellt, welche Erregung hier um uns herrscht. Denn der Augenblick rückt nun immer näher und alle sind in einem Fieber, das kaum noch zu beschreiben ist. Dieses Fieber gleicht an sich dieser Landschaft, die auch einen fiebrigen Eindruck macht, dieser Sumpflandschaft mit den Mangroven-Urwäldern und den vielen Wasserarmen, die hier hineinreichen. Bis kurz vor die Pressetribüne reicht ein solcher Wasserarm, der dann zu einer Art Hafen ausgebaut ist. Gegenüber den früheren Raketen, den kleineren, mit denen die Mercury- und Gemini-Raumschiffe in den Himmel geschossen wurden, also den Titan- und den Atlas-Agena-Raketen, ist hier die ganze Feuersequenz in sehr viele einzelne Schritte zerlegt, sodass nicht mehr die Feuerung wie früher am Punkt Null erfolgt, sondern bereits Sekunden vorher. Und der Punkt Null bezeichnet den Augenblick, an dem die Rakete sich bewegt. 1:52 bis zum Start. Der Countdown läuft fabelhaft weiter. Im Fernsehmonitor sehen wir jetzt die Auspufftöpfe, könnte man sagen, also diese Enddüsen der riesigen Motoren der Saturn V. Sie werden von unten gefilmt mit einer automatischen Kamera am Turm selbst. Auch das ist etwas Neues, auch das gibt es erst seit den Apollo-Starten, dass dort hinter dicken Glaswänden automatische Kameras ganz in der Nähe das Geschehen an der Rakete verfolgen. Ja, Sie können es fabelhaft verfolgen, während ich hier sitze und diesen Schirm mit dem Countdown-Zähler nur mühevoll erkennen kann. Es nähert sich aber nun 1:10. Und jetzt ist also eine Zusammenarbeit zwischen Menschen und Computern nötig, um in diesen letzten Sekunden vor dem Start alles wirklich für den Start in Ordnung zu haben. Funktionsgerecht, denn dann muss alles auf die Sekunde genau klappen. 50 Sekunden vor dem Start, jetzt ist die gesamte Einheit, Rakete und Raumschiff, auf Eigenversorgung, auf eigene Batterien übergeschaltet worden. Es besteht keine Verbindung mehr zwischen dem Versorgungsturm und der Rakete. 35 Sekunden bis zum Start. Alle Fernsehkameras sind auf diesen einen Punkt, auf den Turm und die Rakete gerichtet. 20 Sekunden noch bis zum Start. 15 Sekunden. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 1, 0. Und da schlagen aus der Rakete die ungeheuren orangenfarbenen Flammen heraus, die einen Blenden, selbst hier Blenden auf der Pressetribüne, in über 6 Kilometer Entfernung und in einem ungeheuren Flammenschwall und einem Rauchschwall steigt die Rakete mit einem unbeschreiblichen Donner ganz langsam in die Höhe. Es ist ein wirklich fabelhafter Anblick. Kein Fernsehschirm kann das wirklich hinüberbringen, wie sie ganz gerade in den Himmel steigt. Langsam jetzt auf den Winkel von 72 Grad geht und hier erhebt sich ein ohrenbetäubender Jubel. Die hören sich selbst, wie die Rückküche brennt. Michael Collins und Edwin Aldrin auf dem Weg zum Mond. Dieser Augenblick ist zugleich furchteinflößend wie respekterheischend. Er ist ungeheuerlich. Es ist, als wenn ein Vulkan ausbricht. Alles hier schwingt mit. Das ganze Gerüst der Tribüne fängt an zu zittern. Und immer noch verfolgen die Fernsehkameras jetzt den Flug der Rakete, während sie hier schon fast den Augen entschwunden ist. 45 Kilometer bereits ist die Rakete auf ihrem vorgesehenen Kurs unterwegs, im Aufstiegswinkel, dem sogenannten Azimut von 72 Grad. Die ersten Lagebestätigungen vom Kommandanten und von Mission Control treffen ein. hören jetzt mit an die verschiedenen Bestätigungen der vielen Funktionen, die jetzt in den ersten Sekunden nach dem Start geprüft werden müssen. Die Herabsetzung des Innendrucks in der Kabine. Lagebestätigungen, Kursbestätigungen. In wenigen Augenblicken erwartet die Bestätigung, dass der Motor, dass die Motoren der ersten Stufe ausgeschaltet sind. Immer noch steht über dem Kap eine riesige Rauchwolke, die beinahe einer Wetterwolke, einer Gewitterwolke ähnelt. Von dem Abschuss zurückgeblieben. Ausgezeichnet. Aus der Bestätigung ist gekommen, dass die Motoren der ersten Stufe ausgeschaltet sind. Die zweite Stufe hat übernommen. Auch sie wird angetrieben. Sie wird angetrieben mit flüssigem Wasserstoff und flüssigem Sauerstoff. Der Wasserstoff flüssig bei minus 253 Grad Celsius und jagt nun die Rakete mit einem Schub von 450 Tonnen weiter in den Himmel bis auf eine Geschwindigkeit von 24.600 Stundenkilometer. Jetzt die Entscheidung gefällt über die Absprengung des Fluchtturms, den ich vorhin erwähnte. Und damit treten dann für die Rettung der Astronauten im Notfall andere Modalitäten ein, andere Möglichkeiten werden dann in Anspruch genommen werden. Alles sieht ausgezeichnet aus. Alles läuft sehr gut. Es ist ein weiteres Go erfolgt. Ja, dazu muss man sagen, dass diese ganze Reise, die die Astronauten antreten, wie schon die früheren Apollo-Unternehmen, aufgebaut sind nach einem Entscheidungssystem, das hier als Go und No-Go bezeichnet wird. Das heißt, von Stufe zu Stufe oder von Phase zu Phase entscheidet Mission Control, das Kontrollzentrum in Houston, Texas, darüber, wie der weitere Flugverlauf sein soll, ob die Reise abgebrochen, ob sie geändert werden soll, ob die Rakete in einen sicheren Erdumlauf gehen oder aber ihre Reise fortsetzen soll. Gewissermaßen plattformartig ist das ganze Unternehmen aufgebaut, um den größtmöglichen Sicherheitsfaktor berücksichtigen zu können. Welche Zeit haben wir jetzt ungefähr? Wir nähern uns um 4:50. Der Zeit, in der die dritte Stufe geprüft wird auf ihre Funktionsfähigkeit, damit sie 5 Minuten, everything looks good, alles ist ausgezeichnet, kam eben die Bestätigung. Also diese dritte Stufe wird jetzt geprüft und wieder gibt es dann ein paar Go-No-Go-Entscheidungen, ein paar Entscheidungen darüber, wie und ob die Fahrt weitergehen soll. Treibstoff der dritten Stufe ebenfalls flüssiger Wasserstoff und flüssiger Sauerstoff. Schub 90 Tonnen aus einem sogenannten J2-Motor. Mit der ersten Zündung trägt die dritte Stufe, die Apollo-Kapsel, in die Erdumlaufbahn und erreicht damit zugleich die erste kosmische Geschwindigkeit von 28.200 Stundenkilometern. Mit der zweiten Zündung, die später erfolgt in der Erdumlaufbahn, wird die zweite kosmische Geschwindigkeit von 11,2 Kilometer pro Sekunde oder rund 40.000 Stundenkilometern erreicht. Die sogenannte Erdfluchtgeschwindigkeit, die das Apollo-Raumschiff dann auf eine Freiflugbahn zum Mond bringt.